Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好。Letztes Mal haben wir einige Ausdrücke kennengelernt, die bei einem Arztbesuch wichtig sein können. Genau. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. Welche Beschwerden haben Sie? Heißt auf Chinesisch 你哪儿不舒服? 你哪儿不舒服? 我头疼。 我头疼。Ich habe Kopfschmerzen. 先量一下体温。 先量一下体温。Zuerst messe ich einmal die Körpertemperatur. 什么时候开始的？ 什么时候开始的 ？Seit wann? Hören wir uns kurz noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion an. 你怎么了？ 我不舒服。 你哪儿不舒服？ 我头疼。 你哪儿不舒服？ 我拉肚子。先量一下体温。 39度，你发烧了。你怎么了？ 我拉肚子。 什么时候开始的？ 从昨天开始的。 Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我给你开点儿感冒药。每天吃几次？一天三次，每次一片。回去多喝水，好好休息。 Thomas, ich habe bemerkt, dass du dich leicht erkältest. Das stimmt. Ich sollte zu einem Arzt gehen und ich sollte eine Medizin nehmen, um den Husten zu kurieren.Auf Deutsch sagt der Arzt vielleicht, ich gebe Ihnen Tabletten gegen die Erkältung. Wie heißt das auf Chinesisch? 我给你开点儿感冒药。 我给你开点儿感冒药。 开 heißt in diesem Fall verschreiben. 开。 点儿 ist hier kurz für 一点儿 und bedeutet etwas, ein paar. 点儿。 感冒药 ,Erkältungstabletten。 感冒药。 我给你开点儿感冒药。 我给你开点儿感冒药。Ich gebe Ihnen ein paar Tabletten gegen die Erkältung. 你感冒了，我给你开点儿感冒药。 好的。 Wie viele soll ich täglich einnehmen? Du kannst den Arzt danach fragen, 每天吃几次? 每天吃几次? 每天, täglich oder jeden Tag. 每天。 吃 heißt eigentlich essen, in diesem Fall aber nehmen. 吃。 几次, wie viele? 几次。 每天吃几次? 每天吃几次? Wie viele soll ich täglich nehmen? 每天吃几次? 一天三次,每次一片。 Kannst du mir sagen, was auf dem Rezept steht? Es ist alles auf Chinesisch geschrieben. Lass mich mal sehen. Da steht, man soll diese Medizin dreimal täglich einnehmen, jeweils eine Tablette. Wie heißt das auf Chinesisch? 一天三次。每次一片。 一天三次，每次一片。 一天 täglich。 一天。 三次 dreimal。 三次。 每次 jeweils。 每次。 一片 eine Tablette。 一片。 一天三次。每次一片。 一天三次，每次一片。 dreimal täglich jeweils eine Tablette. 每天吃几次？ 一天三次，每次一片。 Schließlich erinnern viele Ärzte ihre Patienten noch, zu Hause viel Wasser zu trinken und sich auszuruhen. Richtig. Wie heißt das auf Chinesisch? 回去多喝水，好好休息。 回去多喝水，好好休息。 回去 heißt zurückgehen. 回去。 多 heißt viel. 多。 喝水 heißt Wasser trinken. 喝水。 好好 richtig gut. 好好。 休息 sich ausruhen. 休息。 回去多喝水，好好休息。Trinken Sie viel Wasser und ruhen Sie sich richtig gut aus. 回去多喝水，好好休息。 回去多喝水，好好休息。 知道了，谢谢。 Hast du das bemerkt in den Sätzen 每天吃几次 und 回去多喝水，好好休息。Gibt es kein Subjekt? Ja, aber wieso nicht? Im Chinesischen kann man unter gewissen Umständen das Subjekt des Satzes weglassen, um den Satz kurz und knapp zu halten. Ich verstehe. Nehmen wir den Satz 每天吃几次 als Beispiel. Hier ist ersichtlich, dass ich und niemand anderes die Medizin nehme. Ganz genau. Das Gleiche gilt für 回去多喝水，好好休息。Das Subjekt Ni wird in diesem Fall weggelassen, da es klar ersichtlich ist, wer gemeint ist. Und nun noch einmal eine Wiederholung der heutigen Ausdrücke. Los geht's! 我给你开点感冒药。 我给你开点感冒药。Ich gebe Ihnen ein paar Tabletten gegen die Erkältung. 每天吃几次？ 每天吃几次 ？Wie viele soll ich täglich nehmen？ 一天三次，每次一片。Dreimal täglich jeweils eine Tablette。 一天三次，每次一片。 回去多喝水，好好休息。 回去多喝水，好好休息。 Und hier die gesamten Dialoge der heutigen Lektion. 你感冒了，我给你开点感冒药。 好的。每天吃几次？ 一天三次，每次一片。回去多喝水，好好休息。 知道了，谢谢。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Die traditionelle chinesische Medizin TCM ist ein einzigartiges Behandlungssystem, das tief in der chinesischen Philosophie verwurzelt ist. Es beginnt mit einer allgemeinen Sicht auf die Krankheit. Die Diagnose in der TCM basiert auf einer allgemeinen Betrachtungsweise der körperlichen Symptome. Dabei kann die Diagnose auf verschiedene Weise erfolgen. Beobachten, Wang, hören und riechen, Wen. Auswerten der Krankengeschichte, Wen, sowie Pulstasten, Qie. Auch der gesamte Körper des Patienten und die Essgewohnheiten, die Jahreszeit, das Klima und weitere zusätzliche Faktoren werden beim Stellen der Diagnose beachtet. Womit wir schon immer am Ende der heutigen Lektion angelangt sind, wie immer aber noch eine Kurzfrage. Wie sagt man, wie viele soll ich täglich nehmen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.